Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Ende vergangenen Jahres schrieb ein junger Mann namens Jimmy Allen Musikgeschichte. Als erster Schwarzer in der Geschichte der Country-Hitparade in den USA kletterte er mit seinem Song Best Shot an die Spitze bei den Country Music Airplay Charts und erhält sich seitdem ohne große Mühe in den Top 10. Und das ist der Erfolgssong. Best Shot war das, ein Ausschnitt aus diesem Song von Jimmy Allen, erster Schwarzer an der Spitze der Charts, der Country Charts. Das ist insofern bemerkenswert, weil noch immer dieses ja eher konservative Genre vielen als vorrangig weiß, das heißt auch von Weißen für Weiße gilt. Auch wenn nicht nur die Musikgeschichte, sondern auch viele aktuelle Tendenzen zeigen, wie kurz diese Wahrnehmung greift. Darüber will ich jetzt sprechen mit Fanny Tang. Schönen guten Tag. Hallo. Wir haben es eben gehört, ein Afroamerikaner ist seit 47 Wochen in den Country Charts, war sogar kurz auf Platz 1. Das gab es noch nie. Wieso gibt es das jetzt? Ich denke mal, das hat vielschichtige Gründe. Zum einen hat es mit der Verpoppisierung des Mainstream-Country zu tun. Denn das haben wir eben gehört, was der 32-jährige Jimmy Allen macht. Das könnte auch mühelos in der Pop-Hit-Parade auftauchen. Trotzdem sieht er sich selbst als Country-Musiker, identifiziert sich auch seit Kindesbeinen mit diesem Genre und wird so wahrgenommen, beziehungsweise auch vermarktet, nämlich in Jeanshemd und in Cowboy-Boots. Dann frage ich mal anders, was für einen Unterschied macht es, dass Jimmy Allen als schwarzer Country-Musiker gehandelt wird und eben nicht als Popstar? Das glaube ich oder hoffe ich, rührt daher, dass dieses Etikett vor allem ein verspätetes Zugeständnis an die schwarzen Musiktradition per se ist. Denn die waren ja schon immer ein Teil des Country, du hast es auch gesagt, sogar der Ursprung vieler Country-Stile und Instrumente. Ob nun im Mainstream oder auch in eher ländlichen akustischen Spielweisen wie Bluegrass, Oldtime oder Hillbilly. Genauso waren natürlich auch die Musiker beider Hautfarben im Südstaaten-Country schon immer so eine Art Arbeitsgemeinschaft. Nicht gleichberechtigt unbedingt. Deshalb ist es auch immer noch ein Thema. Aber eben als musizierende Craftsman könnte man sagen, ein Team. J.P. Carter zum Beispiel wäre ohne seinen schwarzen Gitarristen Leslie Riddle nur halb so erfolgreich gewesen und auch Jimmy Rogers, Bill Monroe oder die Everly Brothers, um hier ein paar große Country-Namen mal zu nennen, hatten schwarze Lehrer. Und es gab natürlich auch eine Reihe großer Stars der R&B-Szene, besonders dann in den 60er, 70er Jahren, die umgekehrt quasi wie so ein Statement an bestimmten Punkten ihrer Karriere erfolgreich auch Country-Exkurse machten. Siehe Ray Charles, Tina Turner, Bobby Womack und zuletzt eben auch noch mal Solomon Burke. Tja, und wir dürfen auch Charlie Pride natürlich nicht vergessen. Der gilt als einer der erfolgreichsten Country-Musiker überhaupt. Das war auch ein Schwarzer. Genau, das Problem ist ja auch nie gewesen, dass Schwarze kein Country können, im Gegenteil, sondern dass man von Seiten der Plattenindustrie versucht hat, eine künstliche Trennlinie zu ziehen zwischen Country als weiße Bastion und Soul als schwarze. Das ist nicht nur musikalisch Quatsch, sondern es bildet auch gar nicht unbedingt die Realität ab, denn es hören erwiesenermaßen immer noch auch sehr viele Afroamerikaner gerne Country. Sie werden bloß zum Teil extrem abweisend aus dieser Szene herausgehalten. 2016 zum Beispiel gab es einen Riesen-Eklat, als Beyoncé, die schwarze R&B-Queen schlechthin, sich erdreistete, mit der weißen Girl-Country-Band Dixie Chicks bei den Country Music Awards aufzutreten. Das konservative Lager damals der weißen Country-Gemeinde fühlte sich regelrecht beschmutzt dadurch, wobei das, denke ich, sicher auch mit dem Text zu tun hatte, denn dieser Song Daddy's Lessons, der handelt von einer brainwash-artigen Erziehung eines kleinen, unschuldigen Menschen zum Abgeschlossenen, stumpften, brutal agierenden Polizisten. Und sowas hört man nicht gerne in einem Mainstream-Country-Song. Ist es denn nur noch ein Vorzug dieses jungen Jimmy Allen, die kritischeren, möglicherweise durch schwarzen Experience geprägten Texte? Nicht so richtig. Der macht eigentlich eher naive, typische Wohlfühl-Country-Texte, so wie den wir vorhin gehört haben. Also Stromlinie pur im Grunde. Aber es gibt einen anderen jungen, halbschwarzen Star der Mainstream-Country-Szene, den ich persönlich auch interessant interessanter finde, nämlich Kane Brown. Der singt mit einer sehr weißen, fast rockigen Stimme über Themen, die sonst eher in Rap-Songs vorkommen. Sachen, die er als Straßenjunge erlebt hat, Mobbing, Gewalt, Erpressung. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, weiß man nicht, befindet sich auch Kane Brown seit geraumer Zeit in den Country-Charts. American Bad Dream heißt der Song, der die Leute aufhorchen ließ. So wake me up from this American bad dream. Is it this messed up, or is it really reality? I'm becoming numb to all of this tragedy. Somebody wake me up from this American bad dream. Kleiner Ausschnitt aus Kane Browns American Bad Dream. Also, da kann man auch so ein paar Trap-Einflüsse hören im Hintergrund, diese komischen, knatternden Geräusche. Ja, ist das Black Country im Jahr 2019? Ich würde sagen, nicht wirklich, denn die stehen schon eher allein. Und wir müssen ehrlich sein, es ist auch wirklich sehr poppig, auch dieser Song, finde ich. Aber man kann trotzdem immerhin so eine Tendenz erkennen, nach der junge Afroamerikaner ihren Anteil an der Country-Kultur gewissermaßen zurückerobern oder besser sich wieder einmischen im doppelten Wortsinn, wo sie natürlich immer was zu sagen hatten. Mir fiel zu dem Thema auch noch Dom Flemons ein. Das ist das eins der Gründungsmitglieder Mitglieder der Band Carolina Chocolate Drops, somit eher so aus der Oldtime-Stringband-Ecke. Mit dem habe ich mal ein Interview geführt und da hat er was ganz Wichtiges zu diesem Thema erzählt anhand des Beispiels Banjo. The banjo being an African-derived instrument and being a black instrument. Also das Banjo zum Beispiel, ein Instrument, das ursprünglich ja aus Afrika kommt, ein schwarzes Instrument. Sowas ist den Leuten ganz oft gar nicht klar, die Country hören, gar nicht bewusst. Aber wenn du sie dann mal darauf aufmerksam machst, dann sagen sie alle, Mensch, stimmt ja, da ist ja auch was Schwarzes dabei. Und es ergibt sich für viele ein komplett neues Bild der amerikanischen Musikgeschichte. Dom Flemons übrigens, würde ich gerne noch dazu sagen, ist gerade jetzt mit seinem Soloalbum für den Grammy in der Kategorie Bestes Folk-Album nominiert. Auch das sagt ja was. Und dieses Album heißt ganz im Sinne unseres Gesprächs Black Cowboys. Wunderbar. Fanny Tank, vielen Dank über schwarze Country-Musiker in den USA, die jetzt erfolgreich sind, oben in den Charts und teilweise auch ganz interessante Musik machen.